Und eben das Liedgut wurde uns vermittelt. Also das fand ich ja ganz schön. Nur das Ideengut, da musste man aufpassen. Ich war zum Beispiel auch auserlesen, sollte eine Führerin werden. Und dann dachte ich, wir waren da in so einem Haus in der Ostenallee, in so einer Villa. Da dachte ich, wenn du alles weißt, dann bist du ja eine Führerin und dann geht das rund, dann musst du da dieses Ideengut vertreiben. Dann fall mal lieber durch bei der Prüfung. Wir mussten wissen, wann Hitler geboren war, wo er geboren war und aus. Dann wusste ich das nicht gut, dann war ich durchgefallen.